Die Situationistische Internationale teilte also mit der von ihr so richtig und so scharf kritisierten Linken die Ignoranz gegenüber dem kapitalentsprungenen Antisemitismus. Und das hat ihr natürlich auch ein Verständnis des Zionismus, also der Notwehrmaßnahme gegen diesen Antisemitismus, von vornherein unmöglich gemacht. Ich habe übrigens nicht, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, es gab eine sehr ausführliche Rezension von diesen Büchern von Horst Pankow in der Konkret. Ich würde das an einigen Punkten erwähnen, weil da ein paar Missverständnisse, glaube ich, deutlich werden. Ich habe nicht, wie Horst Pankow eben in dieser Konkret in einer Besprechung schreibt, die situationistische Israel-Feindschaft dann als Ignoranz bezeichnet oder verharmlost, so wie Horst Pankow das schreibt, sondern ich denke, und habe das auch in meinem Buchbeitrag so geschrieben, dass die Ignoranz gegenüber dem NS-Vernichtungsantisemitismus einer der Gründe eben für diese Israel-Feindschaft ist. Und ich werde noch ein paar Mal auf diesen Text von Horst Pankow, ein guter Freund und Genosse, zurückkommen, weil ich glaube, dass da ein paar Fehleinschätzungen deutlich werden. Der Zionismus und Israel waren nun für die SI nicht irgendwie ein riesengroßes Thema, zu dem sie wahnsinnig viel geschrieben hätten. Es gibt aber eben doch ein paar Äußerungen dazu. Und die Unterschiedlichkeit dieser Äußerungen weist dann, also auch die zeitliche, also zeitlich Unterschiedlichkeit, wie sagt man das? Wurscht. Die Unterschiedlichkeit dieser Äußerungen weist gewisse Parallelen zur Entwicklung der deutschsprachigen Linken auf, die sich ja von einer dezidiert prozionistischen, israelfreundlichen Linken in der unmittelbaren Nachkriegszeit hin zu sowas wie einem antizionistischen Hetzkollektiv in den 70er Jahren transformiert hat. Die anfänglichen Äußerungen der SI zu Israel zeugen nämlich keineswegs von einer hasserfüllten Ablehnung des zionistischen Staatsgründungsprojekts, sondern sie setzen sich zum einen durchaus wohlwollend mit bestimmten Entwicklungen in Israel auseinander, insbesondere natürlich der Kibbutzim-Bewegung, wo sie eben auch wieder gucken oder relativ tastend gucken, ob da nicht irgendwas Gutes dran ist, auch im Sinne von kommunistischer Aufhebung und so. Und versuchen zum anderen eine ja völlig legitime linkskommunistische Kritik am damals in Israel vorherrschenden sozialdemokratischen und auch linkssozialistischen Arbeiterzionismus zu formulieren. Da ist also keineswegs von einem antisemitisch konnotierten Antizionismus zu sprechen, sondern es handelt sich sowohl um eine universalistische Kritik, die natürlich ihre gewissen Probleme mit dem zwangsläufigerweise partikularistischen und separatistischen Zionismus hat, und durchaus auch, das sei nur nebenbei erwähnt, um eine Art innerisraelische Kritik, weil nämlich viele dieser frühen Äußerungen von dem, soweit ich weiß, einzigen israelischen Mitglied der SI, nämlich Jacques Obadiah, formuliert worden sind, der Israel dann als Country in the Making charakterisiert hat 1960. Später während des Sechstagekrieges fand dann die SI allerdings, zu der Obadiah dann schon nicht mehr gehört hat, der ist 1961 ausgetreten aus der SI, nach dem Sechstagekrieg fand dann aber auch die SI zu jenem unreflektierten Antizionismus, wie er seitdem für große Teile Linken der charakteristisch ist. Die Schrift, in der das am deutlichsten wird, heißt Zwei lokale Kriege, die unterscheidet sich aber dennoch grundlegend von diesem ordinären Antiimperialismus der vermeintlich Radikalen, wie auch der reformistischen Linken, und insbesondere auch von dem, du hast das schon genannt, dem Nationalsituationismus von Leuten wie Dieter Kunzelmann mit seinem ja doch ganz offen artikulierten Antisemitismus. In diesem Text Zwei lokale Kriege, das ist ein Text, der 67 in der 11. Nummer in dem Organ von der SI erschienen ist und der vermutlich von dem aus Tunesien stammenden Mustafa Kayati stand, da wird der Vietnamkrieg auf der einen Seite und der Sechstagekrieg in Israel untersucht. Also deswegen zwei lokale Kriege. Und auch in diesem Text ist linkskommunistische Kritik am Arbeiterzionismus mit seinen geradezu realsozialistischen Erscheinungsformen, also wie zum Beispiel der Einheitsgewerkschaft Histadrut in Israel, die es bis heute gibt, zentrales Anliegen. Er beginnt erstmal mit einer Kritik, mit einer sehr wichtigen und weitsichtigen Kritik an diesem antiimperialistischen Bedürfnis, das über jede Regung im Trikont erstmal entzückt ist und sich für jede Form bewaffneter Auflehnung begeistert, solange die Antiimperialisten Europa sie nun nicht selber betreiben müssen. Und sie machen sich auch über das manichäische Denken des europäischen Antiimperialismus lustig. Sie liefern eine recht knappe Kritik der ja leider bis heute hoch im Kurs stehenden leninschen Imperialismustheorie und so weiter. Also machen ganz vernünftige Dinge. Und auch in einem anderen Punkt unterscheidet sich die SI ebenso entscheidend wie sympathisch vom heutigen Antiimperialismus, auch wenn sie doch einiges mit dem dann auch scheiden, da werde ich dann noch darauf zurückkommen, aber erst nochmal zu dem Sympathischen. In einem anderen Text, nämlich in Adresse an die Revolutionäre Algeriens und aller Länder von 66, schreiben sie, die Bewegung, die die arabischen Völker zur Vereinigung und zum Sozialismus führt, hat gegen den herkömmlichen Kolonialismus Siege errungen. aber es wird immer deutlicher, dass sie mit dem Islam Schluss machen muss. Einer offenkundig konterrevolutionären Kraft, wie alle religiösen Ideologien. Dass sie mit dem Vorwand Palästina Schluss machen muss, der die herrschende Politik in den arabischen Staaten rechtfertigt, denn diese Politik setzt sich vor allem die Zerstörung Israels zum Ziel und sie auf ewig rechtfertigt, da diese Zerstörung unmöglich ist. Wobei sehr unklar bleibt, was mit diesem unmöglich eigentlich gemeint ist. Also ob nicht machbar oder sozusagen moralisch unmöglich, das kann man ja nicht tun.